große Fenster wünsch ich allen Menschen. Die Gardinen spärlich nur und dünn, dass die Einsicht und die Aussicht groß sind. Es wird sich lohnen, schon wächst mit dem Sinn füreinander das Verstehen. Große Fenster wünsch ich allen Menschen. Die Gardinen sperr ich nur und dünn, dass die Einsicht und die Aussicht groß sind, wie ich selber gern von beiden bin. Nur den Liebespaaren bleibe manchmal eine kleine Abgeschlossenheit, manchmal nur und nur für eine kleine Zeit. Fenster wünsch ich allen Menschen. Die Gardinen.